Modelltest 14 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Leider sind zurzeit alle Leitungen besetzt. Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Das BMW-Museum ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Über unser BMW-Junior-Programm mit den verschiedenen Workshops können sich Kinder, Eltern und Lehrer unter www.bmw-welt.com informieren. Auch unser Prospekt BMW-Junior-Programm Erleben, Forschen, Bauen, kostenlos bei uns an der Kasse erhältlich, gibt Auskunft. Anmeldung zu den Workshops unter 089 125 0160 oder E-Mail an junior.programm@bmw.de. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Leider sind zurzeit alle Leitungen besetzt. Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Das BMW-Museum ist von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Über unser BMW-Junior-Programm mit den verschiedenen Workshops können sich Kinder, Eltern und Lehrer unter www.bmw-welt.com informieren. Auch unser Prospekt BMW-Junior-Programm Erleben, Forschen, Bauen, kostenlos bei uns an der Kasse erhältlich, gibt Auskunft. Anmeldung zu den Workshops unter 089 125 0160 oder E-Mail an junior.programm@bmw.de. Sie sind mit der BMW-Welt am Olympiapark verbunden. Wir danken für Ihren Anruf. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun zu unseren Verkehrsmeldungen. Auf der A1 Richtung Hamburg 1 Kilometer Stau wegen dichten Nebels. Autofahrer werden gebeten, den Wetterverhältnissen entsprechend vorsichtig zu fahren. Die Ausfahrt Hamburg-Harburg ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Polizei empfiehlt, auf die Ausfahrt Stillhorn auszuweichen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun zu unseren Verkehrsmeldungen. Auf der A1 Richtung Hamburg 1 Kilometer Stau wegen dichten Nebels. Autofahrer werden gebeten, den Wetterverhältnissen entsprechend vorsichtig zu fahren. Die Ausfahrt Hamburg-Harburg ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Polizei empfiehlt, auf die Ausfahrt Stillhorn auszuweichen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Die Berlinische Galerie ist das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Wir präsentieren Ihnen zurzeit und bis zum Jahresende Kunst in Berlin von 1880 bis 1980. Vom 1.10. bis zum 30.11. außerdem Friedrich Seidenstücker, Fotografien 1925 bis 1958. Für das kommende Jahr kündigen wir eine Ausstellung über Eva Besnieu an, 1920 bis 2003. Nähere Informationen unter www.berlinischegalerie.de. Geöffnet ist unser Haus am Montag und Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Die Berlinische Galerie ist das Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur. Wir präsentieren Ihnen zurzeit und bis zum Jahresende Kunst in Berlin von 1880 bis 1980. Vom 1.10. bis zum 30.11. außerdem Friedrich Seidenstücker, Fotografien 1925 bis 1958. Für das kommende Jahr kündigen wir eine Ausstellung über Eva Besnieu an, 1920 bis 2003. Nähere Informationen unter www.berlinischegalerie.de. Geöffnet ist unser Haus am Montag und Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Salü, meine Lieben, hier ist wie jeden ersten Montag im Monat euer Anton mit interessanten Tipps für eure Freizeit. Kennt ihr James Cook, den berühmten Entdecker der Südsee? Wenn nicht, lohnt sich ein Besuch der Ausstellung im Historischen Museum Bern. Bis 13. Februar führt euch der Audioguide durch die Ausstellung. Jugendliche ab 13 werden bei Tours for Teens von jungen Cook-Kennern begleitet. Wer es abenteuerlich liebt, kann am 7. Januar von 19.30 Uhr bis 22 Uhr auf der beschneiten und beleuchteten 2,3 Kilometer langen Piste Crestfaller Bregels die Abfahrt wagen. Infos bei der Talstation Bregels Blauenröhen. Skier können ausgeliehen werden. Ihr könnt noch nicht so gut Skifahren? Dann könnt ihr am 4. Januar auf Schlitten die Abfahrt spielerisch erlernen auf der Schlittenpiste Centenalp. Anmeldung und Reservierung der Schneemobile bis 17 Uhr am Vortag bei der Schweizer Ski- und Snowboardschule Adelboden. Für Theaterfreunde. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Salü, meine Lieben, hier ist wie jeden ersten Montag im Monat euer Anton mit interessanten Tipps für eure Freizeit. Kennt ihr James Cook, den berühmten Entdecker der Südsee? Wenn nicht, lohnt sich ein Besuch der Ausstellung im Historischen Museum Bern. Bis 13. Februar führt euch der Audioguide durch die Ausstellung. Jugendliche ab 13 werden bei Tours for Teens von jungen Cook-Kennern begleitet. Wer es abenteuerlich liebt, kann am 7. Januar von 19.30 Uhr bis 22 Uhr auf der beschneiten und beleuchteten 2,3 Kilometer langen Piste Crestfaller Bregels die Abfahrt wagen. Infos bei der Talstation Bregels Blauenröhen. Skier können ausgeliehen werden. Ihr könnt noch nicht so gut Skifahren? Dann könnt ihr am 4. Januar auf Schlitten die Abfahrt spielerisch erlernen auf der Schlittenpiste Centenalp. Anmeldung und Reservierung der Schneemobile bis 17 Uhr am Vortag bei der Schweizer Ski- und Snowboardschule Adelboden. Für Theaterfreunde. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Hallo, liebe Zuhörer. Hier sind wir wieder mit unserem Veranstaltungskalender. Heiße Tipps, die die kalten Wintertage wärmer machen. Besuchen Sie auch in diesem Jahr den Augsburger Christkindlesmarkt vor dem Rathaus mit seiner über 500-jährigen Tradition. Vom 21.11. bis zum 24.12. locken mehr als 135 Stände mit weihnachtlicher Handwerkskunst. Da finden Sie für Ihre Lieben sicher schöne Geschenke zum Weihnachtsfest. Außerdem erwarten Sie himmlische Spezialitäten, heißer Glühwein und natürlich herrlich aromatische Lebkuchen, verlockendes Marzipan und knackige Bratäpfel. Und versäumen Sie nicht, von Freitag bis Sonntag jeweils um 18 Uhr das traditionelle Engelesspiel, bei dem sich das Rathaus in einen richtigen Adventskalender verwandelt. Weitere Informationen unter www.augsburger-christkindlesmarkt.com. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, liebe Zuhörer. Hier sind wir wieder mit unserem Veranstaltungskalender. Heiße Tipps, die die kalten Wintertage wärmer machen. Besuchen Sie auch in diesem Jahr den Augsburger Christkindlesmarkt vor dem Rathaus mit seiner über 500-jährigen Tradition. Vom 21.11. bis zum 24.12. locken mehr als 135 Stände mit weihnachtlicher Handwerkskunst. Da finden Sie für Ihre Lieben sicher schöne Geschenke zum Weihnachtsfest. Außerdem erwarten Sie himmlische Spezialitäten, heißer Glühwein und natürlich herrlich aromatische Lebkuchen, verlockendes Marzipan und knackige Bratäpfel. Und versäumen Sie nicht, von Freitag bis Sonntag jeweils um 18 Uhr das traditionelle Engelesspiel, bei dem sich das Rathaus in einen richtigen Adventskalender verwandelt. Weitere Informationen unter www.augsburger-christkindlesmarkt.com. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören die Nachrichten im Radio. Eine Katze hat in Freiburg ihre Besitzerin ausgesperrt. Die Besitzerin der Katze stand auf ihrem Balkon, um zu rauchen. Die Katze sprang von innen an der Balkontür hoch und verschloss sie dabei. Die Besitzerin rief einen Nachbarn an, der einen Ersatzschlüssel hatte. Der konnte aber die Tür nicht aufschließen, weil der Schlüssel der Frau von innen im Schloss steckte. Schließlich musste die Polizei alarmiert werden. Ein Schlüsseldienst baute das gesamte Türschloss aus und befreite die frierende Frau. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine Katze hat in Freiburg ihre Besitzerin ausgesperrt. Die Besitzerin der Katze stand auf ihrem Balkon, um zu rauchen. Die Katze sprang von innen an der Balkontür hoch und verschloss sie dabei. Die Besitzerin rief einen Nachbarn an, der einen Ersatzschlüssel hatte. Der konnte aber die Tür nicht aufschließen, weil der Schlüssel der Frau von innen im Schloss steckte. Schließlich musste die Polizei alarmiert werden. Ein Schlüsseldienst baute das gesamte Türschloss aus und befreite die frierende Frau.